26. Kapitel Israel Hands. Der Wind schlug jetzt nach Westen um, gerade wie wir ihn brauchen konnten. Auf diese Weise kamen wir viel bequemer von der nordöstlichen Spitze der Insel nach der Mündung der Nordbucht. Nur hatten wir keine Leute, um den Anker auszuwerfen, und da wir den Schoner nicht auf den Strand setzen durften, bis die Flut bedeutend höher gestiegen war, so hatten wir überflüssige Zeit. Der Schaluppmeister sagte mir, wie ich den Schoner beilegen sollte, was mir endlich nach manchem vergeblichen Versuch gelang. Hierauf besorgte ich wieder etwas zu essen, und wir saßen lange Zeit da und sagten kein Wort. »Captain«, sagte Israel schließlich mit seinem unangenehmen Lächeln, »da ist mein alter Schiffswart, O'Brien. Wie wär's, wenn Sie ihn über Bord schmissen? Ich bin sonst nicht so heikel und mache mir auch nichts daraus, dass ich ihm den Rest gegeben habe, aber mir dünkt, er ist nicht gerade ornamental, oder was meinen Sie? Ich bin nicht stark genug, und es passt mir nicht, ihn anzurühren. Meinetwegen bleibt er liegen, wo er ist.« »Das ist ein unglückliches Schiff, diese Hispaniola«, fuhr Israel fort und zwinkerte dabei mit den Augen. »Da sind eine Masse Leute totgemacht worden auf dieser Hispaniola. Eine Masse armer Seeleute, tot und dahin, seitdem wir zwei beide in Bristol zu Schiff gingen. Hab nie so ein dreckiges Glück gesehen, wahrhaftig. Da war dieser O'Brien, na, er ist tot, nicht? Na, ich bin doch kein Gelehrter und du bist ein Junge, der lesen und rechnen kann. Na, um's gerade herauszusagen, was meinst du? Ist ein toter Mann richtig tot oder kommt er nochmal wieder?« »Sie können den Leib töten, Herr Hands, aber nicht den Geist. Das müssten Sie doch schon wissen. O'Brien da ist in einer anderen Welt und sieht vielleicht zu, was wir hier treiben.« »Aha. Na, das ist schade. Sieht aus, als ob's Zeitverschwendung wäre, Leute totzuschlagen. Indessen, dennoch, Geister gelten nicht viel nach allem, was ich gesehen habe. Ich will's auf die Geister ankommen lassen, Jim, aber danke für die Auskunft. Möchtest du nun so gut sein, mal in die Kajüte hinunterzugehen und mir ein... Ach, Himmel, Donnerwetter, ich kann nicht auf den Namen kommen. Na, einerlei. Hol mir eine Flasche Wein, Jim. Einerlei, wie er heißt. Dieser Branntwein hier ist zu stark für meinen Kopf.« Nun, diese Redensarten des Schaluppmeisters kamen mir unnatürlich vor. Und dass er lieber Wein als Branntwein haben wollte, davon glaubte ich ihm kein Wort. Die ganze Geschichte war bloß ein Vorwand. Er wünschte, dass ich vom Deck herunterginge, so viel war klar. Aber welchen Zweck er damit verfolgte, das konnte ich mir durchaus nicht vorstellen. Seine Augen vermieden mich, sie fuhren hin und her, auf und ab, bald mit einem Blick nach dem Himmel hinauf, bald mit einem schnellen Seitenblick auf O'Briens Leiche. Dabei lächelte er fortwährend und leckte sich mit einer so verlegenen Miene die Lippen, ein Kind hätte merken müssen, dass er eben eine Täuschung vorhatte. Ich war aber schnell mit meiner Antwort bei der Hand, denn ich sah sofort, wo mein Vorteil lag. Einem so dummen Menschen gegenüber konnte ich meinen Verdacht leicht verbergen. »Ein bisschen Wein«, sagte ich, »das ist auch viel besser. Wollen Sie weißen oder roten haben?« »Oh, ich denke, das ist mir so ziemlich wurscht, Schiffsmart. Wenn er nur stark ist und recht reichlich, das andere ist einerlei.« »Schön. Ich will Ihnen Portwein bringen, Herr Hands, aber ich werde danach suchen müssen.« Hierauf polterte ich, so laut ich konnte, die Kajütstreppe hinunter, streifte meine Schuhe ab, lief leise den Verbindungsgang entlang, stieg die Leiter des Vorderkastells hinauf und steckte meinen Kopf aus der Vorderluke heraus. Ich wusste, dass er nicht erwarten würde, mich dort zu sehen, trotzdem benahm ich mich so vorsichtig wie möglich.